Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Buddhang Dhammang Sanghang Namassami. Ja, nachdem ja nun die Welt doch nicht untergegangen ist am 21. und wir uns alle noch hier wiederfinden, ich denke, Tametiko wird euch reiflich über den Weltuntergang aufgeklärt haben. Oder den Nicht-Weltuntergang. Ich weiß nicht, die meisten von uns werden wahrscheinlich an so Sachen nicht geglaubt haben, von daher die Gelegenheit oder Situation auch nicht unbedingt dazu genutzt haben, sich vielleicht am nächsten Tag übermäßig zu freuen. Also gerade im Vorfeld des Weltuntergangs werden wir wahrscheinlich auch nicht darüber nachgedacht haben. Aber also in Retrospekt kann man die Sache trotzdem benutzen, wie wir auch andere Situationen benutzen können, um uns ja wieder erneut zu freuen, dass wir eine Gelegenheit haben, die eigentlich in der Welt zunehmend weniger Leute haben, nämlich die Gelegenheit, Dhamma zu praktizieren. Wir sind Buddhisten oder verstehen uns als solche und haben den Erhabenen als unseren Lehrer und die Sangha als unsere glorreichen Beispiele. Und wir wissen alle, wie oftmals das Zusammenkommen mit solchen Menschen gerade ein Katalysator sein kann, um in uns Dinge zu berühren, die berührt werden wollen, die irgendwo da liegen, schlummern und irgendwo auf die Situation warten, auf die Bedingungen warten, um erweckt zu werden. Wir alle sind nicht zum ersten Mal da. Wir alle haben Anlagen, Veranlagungen, Bedingungen geschaffen. Und das Geschick liegt eben darin, Mittel und Wege zu finden, um uns immer wieder erneut zu inspirieren, um uns immer wieder erneut anzuspornen, zu erinnern an die Dinge, von denen der Buddha eben gesagt hat, dass sie wichtig sind und die uns helfen können, in unserer Praxis voranzukommen. Ob wir jetzt die Reflexion über das eigene Hinscheiden benutzen und meinetwegen abends vorstellen, dass dies der letzte Abend ist, die letzte Nacht, und uns dann am nächsten Morgen freuen, dass wir eben doch wieder da sind oder noch da sind. So können wir Situationen benutzen. Oftmals werden wir durch äußere Umstände aufgerüttelt, aufgeweckt, erinnert an Dinge, die wichtig sind, weil eben die Tendenz da ist, doch immer wieder den untersten Weg zu gehen, den Weg des geringsten Widerstands, weil wir eben unsere Sicherheiten brauchen oder wegen mir auch Scheinsicherheiten. Und wir fühlen uns wohl in einem bestimmten Umfeld und fühlen uns wohl unter bestimmten Bedingungen und wir gleichen ständig ab, ob die Bedingungen, ob die Situation kompatibel ist oder ob sie so ist, wie sie sein sollte, beziehungsweise ob sie so ist, wie sie war, als wir sie für gut befunden haben. Mit anderen Worten, wir Wir nutzen die Vergangenheit, um die Gegenwart zu messen und merken eigentlich gar nicht, wie uns das eigentlich in einen Trott verfallen lässt, der eigentlich nicht besonders zuträglich ist, um die Schärfe, die Achtsamkeit, die wir brauchen, um die Dinge zu beobachten, Dinge zu schauen, zu kontemplieren, um voranzukommen. Und ob es jetzt wir in der Sangha sind, die bestimmte Regeln haben, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Muster oder ich suche nach einem Wort für Kowat. Pflichten. Was hatten wir nochmal für ein Wort? Nutzt für Kowat. Schulpost, Etikette. Etiketten. Ich will eigentlich darauf hinaus, dass es Dinge gibt, die wir auf eine bestimmte Regelmäßigkeit, weil in der Regelmäßigkeit liegt ja ein gewisser Frieden, eine gewisse Sicherheit. Wenn wir eine bestimmte Regelmäßigkeit haben und wir haben uns da sozusagen eingelebt und gemerkt, dass diese Regelmäßigkeit uns eben halt diesen Frieden, diese Sicherheit gibt, dann passiert, wenn wir nicht vorsichtig sind, eben das, dass wir uns daran gewöhnen, dass es zur Gewöhnung wird. Und da liegt eben dieser wichtige, ja, ganz wichtige Unterschied, oder da liegt das Geschick, weil wir haben ja nun mal diese Aufgaben, diese Regelmäßigkeiten, diese Vereinfachung durch das Vinaya oder die Vereinfachung durch die Ethikregeln im Leben der Laien, seien es nun 5 oder 8 von Zeit zu Zeit. Und wir haben sehr viele Dinge, die wir regelmäßig machen. Und in dieser Regelmäßigkeit, dieser Vereinfachung oder wie Thanetikos mal sehr schön gesagt hat, dieser Langeweile, diesem bewusst die Dinge langweilig machen, ein bisschen provokativ, aber sicherlich korrekt, weil darin liegt ja eben halt dieser Frieden, dann auch beobachten zu können, schauen zu können. Und genau da ist der wichtige Punkt in unserer Praxis. Wenn wir uns an die Dinge gewöhnen, wenn Dinge zur Gewohnheit werden, dann haben wir eigentlich verloren. Und das ist nicht so einfach, Regelmäßigkeiten zu pflegen, Vereinfachungen einzurichten, die mit dieser Regelmäßigkeit verbunden unser Leben eigentlich ja strukturieren in gewisser Weise, aber dann eben nicht uns daran zu gewöhnen. Das ist ein großer oder ein ganz wichtiger, beträchtlicher Unterschied zwischen diesem, die Dinge, wie der Metico gesagt hat, langweilig machen oder zu vereinfachen oder eine Regelmäßigkeit zu erstellen, bestimmte Aufgaben und Pflichten zu verrichten, ohne die zu einer Gewöhnung werden zu lassen. Weil in dem Moment, wo sie zur Gewöhnung werden, passiert genau das, was ich gerade gesagt habe, dass wir abgleichen die ganze Zeit, indem wir den Augenblick vergleichen mit Augenblicken aus der Vergangenheit, um uns sozusagen wohlzufühlen oder um uns diese Scheinsicherheit zu geben, dass alles in Ordnung ist. Und dann, dadurch, dass wir eben dann nicht wirklich präsent sind in diesen Aufgaben, verlieren wir eigentlich die Gelegenheit oder die Möglichkeit, wirklich genau hinzuschauen. Und jetzt auch auf meiner Reise, Leute, die ich immer wieder treffe, nach einmal im Jahr oder sei es in Singapur oder Thailand, die verschiedenen Klöster, die Leute in Bangkok, die ich schon sehr lange kenne, oder auch dann die letzte Woche bei meinen Eltern verbracht und wieder einige meiner Freunde von damals getroffen, mit denen zusammen gewesen. Und man sieht, oder ich sehe immer wieder, weil ich darauf achte, wie sich da eben halt diese Gewöhnung einstellt. Die Leute gewöhnen sich an ihr, ich sage einfach mal pauschal, Leben, an ihre Lebensumstände, Lebensbedingungen, gewöhnen sich an ihre Arbeit, ihre Pflichten der Familie gegenüber oder dem Arbeitsverhältnis gegenüber. Aber es tritt eben diese, ich sag's einfach mal, Verstumpfung ein, die diese Regelmäßigkeit, diese Gewöhnung an bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Verhaltensmuster, führt in der Regel bei den meisten Leuten und auch bei praktizierenden Buddhisten, Mönchen, dazu, dass sie sich eben sozusagen geborgen fühlen, sicher fühlen, in diesem Trott, in diesen Mustern, in diesen Verhaltensweisen, an die sie sich gewöhnt haben. Und wir verlieren eben dadurch genau diese Möglichkeit, auf die es dem Buddha eigentlich ankam, indem er uns empfahl, unser Leben einmal zu vereinfachen, aber eben auch zu strukturieren, nämlich diese Vereinfachung, diese Struktur dazu benutzen, um genau hinzuschauen, um wirklich präsent zu sein. Weil die Theorie ist natürlich, dass je weniger Dinge wir verrichten müssen, insbesondere je weniger Dinge wir gleichzeitig verrichten müssen, was ja nun mal in unserer Gesellschaft immer mehr und mehr der Fall ist, diese vielen Dinge gleichzeitig zu tun. Wenn wir halt weniger Dinge haben, könnten wir in der Theorie und natürlich auch in der Praxis eben diese Situationen dazu benutzen, um wirklich zu sehen, zu schauen, zu gucken, um eben die Charakteristiken dieses Erlebens zu studieren. Wenn wir das wissen, dann ist eigentlich unsere Pflicht, uns immer wieder daran zu erinnern. Und deshalb brauche ich bei diesem Weltuntergang. Solche Situationen sind natürlich dann immer die Erinnerung oder können die Erinnerung sein. Oder jetzt, als ich nach Mülheim kam, direkt am nächsten Tag war eine Beerdigung von Leuten, einem Mann, den ich eigentlich nicht besonders gut kannte, Aber in dieser Situation, auf dieser Beerdigung, die Leute zu beobachten, ich sagte auf der Hinfahrt zu meiner Mutter, dass Beerdigungen eigentlich meine Lieblingsveranstaltungen sind, weil man eben nicht drum rumkommt, zu schauen, zu gucken, zu stoppen, anzuhalten. Ja, so man wird aus diesem Gewohnheitstrott rausgerissen, wachgerüttelt und muss sich plötzlich mit einer Realität auseinandersetzen, die ja nun zunächst einmal uns unlieb ist. Ja, wer will schon sterben? Ja, ihr wisst alle nach Don Medicus Vortrag, dass der Weltuntergang für uns eigentlich was Wunderbares ist. Sei es der physische Weltuntergang, zumal eben die Welt nur bis zu einer bestimmten Ebene untergeht und wir dann alle in tollen Brahma-Sphären wiedergeboren werden. Und wenn es denn nun der echte buddhistische Weltuntergang ist, nämlich das Ende der Welt, dann ist es das Erleben des Nibbana, die Auflösung, das Erlöschen des Leidens. Und so können wir eigentlich das Ende von Dingen dazu benutzen, uns zu erfreuen. Wir können uns daran erfreuen, wenn Dinge zu einem Ende kommen, weil es eigentlich gar nichts Schlimmes ist. Oder zumindest es ist normal, Dinge kommen zu einem Ende, Dinge wollen zu einem Ende kommen, Bedingungen schreien gerade dazu, gerade danach zu Ende kommen zu wollen. Aber wir feiern natürlich die Anfänge, die neue Weltentstehung oder die neue Freundin oder die Geburt des neuen Kindes oder was auch immer. Die Welt zelebriert, feiert Anfänge. Und der weise Mensch feiert das Ende von Dingen. Ja, Ajahn Chah immer gesagt hat, ich will ein Ende finden, ich will Dinge finden, die ein Ende haben, weil in der Welt hat nichts ein Ende. Ja, und wenn wir das wissen, wenn wir um diese Bedingtheit wissen, die Tatsache, dass eben alles irgendwie irgendwann auf die eine oder andere Weise zu einem Ende kommt, dann können wir auch unseren Augenmerk mehr auf dieses Zu-Ende-Gehen richten. Und dabei uns vertraut machen, zum einen mit der Realität, dass Dinge zu einem Ende kommen und vielleicht darüber sogar uns erfreuen. Weil wenn wir wirklich überlegen, wir wollen, dass der Tag zu einem Ende kommt, dass wir uns abends irgendwo hinsetzen können, die Füße hochlegen können und sagen können, wow, guter Tag. Wir wollen die Arbeit zu einem Ende bringen. Wir wollen ankommen irgendwo. Wir wollen nach Hause kommen. Ich glaube, es gibt irgendwie eine Sutta, wo der Buddha so einen Vergleich aufstellt. Also wenn jemand auf Reisen geht, wie wir jetzt Montag. Also eigentlich, so Reisen ist ungewiss. Und irgendwo, wenn wir dann wieder da sind, und die Reise zu einem Ende gekommen ist, dann freuen wir uns sicherlich. Auch klar, im Moment ist der Aufbruch in unserem Geist. So. Vielleicht habt ihr alle schon eure Koffer gepackt, ich weiß ja nicht. Aber also letztendlich, ich weiß genau, also am Ende der Reise fühlt man sich irgendwo wohl. Da ist ein gewisses Wohlbefinden damit verbunden, etwas zu einem Ende gebracht zu haben. Geschweige denn unangenehme Dinge, die wollen wir natürlich ganz schnell zu einem Ende bringen. Ja, und so ist eine Sache, die mich immer wieder beschäftigt, weil war ja auch schließlich Thema einiger Abende hier. Also dieser scheinbare Konflikt zwischen diesem, die Praxis langweilig zu machen, beziehungsweise unser Leben zu vereinfachen und gleichzeitig uns diese Frische zu bewahren. Und wenn ich da manchmal so gesagt habe, ja, ungewohnte Situationen sind eigentlich die, die mich wachrütteln und dann mir oftmals einen Energieschub geben. Und oftmals dann auch vielleicht so gerade von den Laien so interpretiert worden, ja, man muss ja irgendwann mal in Urlaub fahren zwischendurch oder man braucht ja mal irgendwann was Neues oder man muss ja, man braucht neue Dinge. Nee, es geht nicht um neue Dinge. Es geht darum, in den Bedingungen, die wir uns geschaffen haben, nicht einzuschlafen. Die wirklich bewusst zu verrichten. Die Klöster, die ich jetzt besucht habe, ich habe leider nur die Gelegenheit gehabt, zwei Klöster zu besuchen, weil ich einfach irgendwo eine Auswahl treffen musste. Ich hatte halt nur diese 5 Wochen und davon war ich 10 Tage in Singapur. War also nur bei Lumpur Tui, habe auch Guchan Don getroffen. Vorher war ich bei Tanchan Dan. Und naja, ich benutze halt dann diese Aufenthalte in diesen Klöstern auch, um zu schauen. Also wie entwickeln sich andere Klöster, wie entwickeln sich meine Gefährten im heiligen Leben. Passiert was, passiert nichts. Natürlich, wenn man nur so kurz da ist, man kann oftmals nicht so tief unter die Oberfläche schauen, aber man bekommt doch mit einiges. Man bekommt einiges mit. Und ne, das, was mich halt immer an diesen Klöstern beeindruckt, ist die Tatsache, dass zumindest einige dieser Mönche sich diese Schärfe, diese Präsenz bewahren. In diesem Muster, das scheinbar immer das Gleiche ist. So, wenn man an der Oberfläche schaut, gerade bei Lumpur Tui selbst physisch, hat sich da in den letzten 20 Jahren nicht viel geändert. Und der Korwat, die Aufgaben, die Dinge, die täglich verrichtet werden, sind immer die gleichen. Da ändert sich nichts. Mal ein bisschen. Mal ist der Nachmittagsdrink statt um 2, um 14:15. Aber das ist dann schon eine große Änderung. Aber man muss dann auch scharf sein, weil das wird nirgendwo an irgendeine Tafel geschrieben. Das spricht sich dann irgendwo so rum. Also man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um Dinge mitzubekommen. So zum Beispiel, dass da ein Abendmeeting war, was eigentlich sehr selten ist, in Ajahn Tuis Kloster. Und netterweise an dem Patimokka-Tag, als ich ankam, beziehungsweise ich kam den Tag vorher an, hat Lumpur Tui ein Meeting einberufen, abends, Chanting und sehr netten, nette kleine Orada, kleinen Vortrag gegeben. Und naja, das habe ich aber auch nur gewusst, weil ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Da ist keine Glocke, steht irgendwo an der Tafel und wird dann irgendwann mal gesagt. Und ja, und interessanterweise sind dann aber auch alle Leute da. Und das meine ich eben, ne? Da ist diese Schärfe, da ist diese Wachheit, da ist diese Gewilltheit, diesen einfachen Rhythmus dazu zu benutzen, um den Geist darin zu trainieren, wirklich präsent zu sein und eben nicht ständig abzugleichen bzw. zu vergleichen, ob denn auch alles in Ordnung ist, so wie es früher war oder wie es sein sollte. Und da liegt so der Unterschied. Und wenn das eigentlich so ein geschicktes Mittel, was ich benutze, zu sehen, wie oft ertappe ich mich dabei, den Augenblick zu vergleichen, mir fällt kein besseres Wort ein, zu richten, also zu messen, um mir dann diese Sicherheit oder diese Geborgenheit, weiß nicht, mir fällt kein besseres Wort ein, zu gewährleisten. Und dann weiß ich, aha, ich habe mich einfach nur daran gewöhnt. Es ist so eine Gewöhnung geworden. Ich versuche mich in diesem Gewohnten zu ahlen. Um nicht zu sagen, zu suhlen. Ja. Und da müssen wir halt aufpassen. Und wenn wir wirklich präsent sind, merken wir, wie ja zunächst mal eigentlich alles wirklich in Ordnung ist. Weil wenn wir nicht präsent sind, wenn wir vergleichen mit der Vergangenheit, dann ist auch eine gewisse Angst dabei. Eine gewisse Besorgnis, eben durch diese Unsicherheit. Aber wenn wir wirklich präsent sind, wenn wir wirklich im Augenblick sind, hey, ist die Welt in Ordnung. Ist nun mal so, wie es ist jetzt. Weil wir eben nicht vergleichen. Deshalb ist diese Qualität von Achtsamkeit, die ich oftmals gerne mit Geistesgegenwart übersetze, das Wort Sati, eigentlich wieder die Qualität schlechthin, die es uns ermöglicht, die Regelmäßigkeiten, die wir in unserem Leben ja nun mal haben, auch wirklich dazu zu benutzen, um aus ihnen zu lernen. Um es uns wirklich anzuschauen. Weil wenn ich wirklich in der Gegenwart mir mein Erleben anschaue, sei es, ich richte mein Augenmerk auf Gefühle, irgendwelche Gedanken, Wahrnehmungen, dann sind die zunächst mal einfach so, wie sie sind. Die sind nicht gut, die sind nicht schlecht, weil ich sie eben nicht vergleiche. Weil ich sie nicht messe an der Vergangenheit. Und das ist so der Trick eigentlich, der uns eigentlich wirklich auf lange Sicht diese innere Zufriedenheit gibt, die wir brauchen, um wirklich in der Meditation auch tiefer zu kommen. So dieses in der Lage sein, einfach nur da zu sein, präsent zu sein, hier und jetzt. Vergangenheit ist tot. Zukunft weiß ich nicht, kenne ich nicht, gibt es nicht. Und dann ist eigentlich jede Situation nicht nur zu ertragen, wenn es gerade mal eine Situation ist, die wir eigentlich als unangenehm erachten würden, sondern selbst die unangenehmen Situationen, wenn dieses Vergleichen aufhört, wenn wir sie wirklich dazu benutzen, hinzuschauen, dann ist es okay. Und da sind wir natürlich wieder bei dieser Einstellung zu den Dingen. Und ich musste jetzt heute dran denken, dann Mediko und ich haben oft über Panchakun Upali gesprochen, weil er nun mal einer von Thanjan Manns Lehrern war und im Zuge des Schreibens der Biografie von Thanjan Mann da oft zur Sprache kam und Also ein paar kleine Anekdoten will ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber ich musste mich dann erinnern an den ehrwürdigen Upali aus den Sutten. Er war eigentlich der Vinaya-Meister, als der erste Konzil stattfand in Ratchakaha. Wurde der ehrwürdige Upali über das Vinaya befragt. Und es scheint so, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich sage es mal mit unter Vorbehalt, er war auch einer derjenigen, die relativ spät eigentlich erst das Erwachen erlangt haben, weil er eben sehr viel Zeit und Energie da reingesteckt hat, das Vinaya zu meistern. Also er war derjenige, der den Vinaya Pitaka, also das ganze Regelwerk auswendig gelernt hatte und dann beim ersten Konzil Ratchakaha danach gefragt wurde und das dann vortrug. Und weiß nicht genau, ob es dieses Sutta war oder es gibt sicherlich auch noch eine andere, bin mir jetzt nicht genau sicher, aber es gibt eine Sutta, an die ich mich erinnert habe, wo der Buddha dem ehrwürdigen Upali einen Rat gibt hinsichtlich dessen, was zur Befreiung führt oder hinsichtlich dessen, was er mit Sicherheit als das echte, das wahre Dhamma und das wahre Vinaya erachten kann. Und der Buddha sagte, also er könne, schiebt vielleicht noch was anderes an. Also ich werde oftmals gefragt, wenn ich auf Retreats bin oder irgendwo mit Leuten mich unterhalte, so, ja, woran messe ich denn meinen Fortschritt in der Praxis? Woher weiß ich denn, ob ich auf dem richtigen Weg bin? Woher weiß ich denn, ob ich richtig praktiziere? Und es gibt auch einige Vorträge von anderen Mönchen, wo die darüber sprechen. Und klar, man könnte wahrscheinlich auf vielerlei Weisen antworten. Ja, wenn man weniger leidet, mehr Glück erfährt oder die Lebensqualität verbessert oder wie auch immer. Aber der Buddha, er sagte, du kannst dir sicher sein, hundertprozentig sicher sein, dass dir, dass wenn du so, wenn deine Praxis zu bestimmten Dingen führt, dann kannst du dir sicher sein, dass diese Praxis im Einklang mit dem Dhamma und dem Vinaya ist. Dass deine Praxis in die richtige Richtung läuft. Und der Buddha hat gesagt, wenn unsere Praxis zu, ich sage einfach mal erst die Pali-Worte, weil einige von euch interessieren sich dafür, weiß ich, und möchten auch ein paar von diesen Pali-Worten gerne aufschnappen und lernen und um die zu kontemplieren, weil die Pali-Sprache nun mal ein bisschen präziser ist. Also der Buddha sagte, wenn die Praxis zu Nibbida, Viraga, Nirodha, Upasama, Sambodhi und Nibbana führt, dann kannst du davon ausgehen, dass es die richtige Praxis ist, dass deine Einstellung, deine Art und Weise, den Geist auszurichten, richtig ist. Und diese Pali-Worte, was sind sechs oder sieben? Nibbida, Viraga, Nirodha, Upasama, Sambodhi und Nibbana. Und das sind halt auch Möglichkeiten, unsere Praxis unter diesen Aspekten zu betrachten. So führt meine Praxis zu diesem Nibbida, heißt eigentlich, man muss jetzt, es gibt verschiedene Übersetzungen, aber ich würde einfach mal sagen, Abkehr als Gegenteil zu Verstrickung oder Involviertheit. Also sich. Es ist eine Sache, die eigentlich stattfindet, wenn man etwas versteht. Ich gehe da ein bisschen später nochmal drauf ein, vielleicht auch im Hinblick auf ein paar andere Sachen, aber ist so, der Geist wendet sich ab oder er kehrt sich ab und es ist keine Abkehr oder Abwendung nach außen, sondern es ist eine Abkehr von den Dingen da draußen nach innen. Das ist eigentlich, man könnte auch sagen, eine nach innen Wendung. Also der Geist erkennt Bedingungen oder erkennt die Gefahr in Bedingungen und wendet sich ab, kehrt sich ab und kehrt aber damit heim, kehrt nach Hause, kehrt nach innen, wendet sich nach innen. Und dieses Viraga, oftmals mit Ernüchterung übersetzt, man könnte es wörtlich ruhig übersetzen mit Verblassen. Weil wenn ich mich von den Dingen abkehre, dann verblassen die. Wenn ich mich auf die Dinge einlasse, mich in die Dinge involviere, mich in die Dinge verstricke, dann werden sie bunter. Die stechen geradezu heraus. Während wenn ich mich von den Dingen abwende, abkehre, nach innen wende, dann verblassen die Dinge. Und dann kommt dieses dritte Wort eben dazu, Nirodha. Und Nirodha ist eigentlich die, ja, man könnte sagen, Auflösung. Ne? Weil wenn ich mich abwende, die Dinge verblassen, irgendwann lösen sie sich auf. Nirodha eigentlich Auflösung. Man könnte auch Viraga mit Loslösung übersetzen, aber ist vielleicht nicht so gut. Aber Nirodha auf jeden Fall, die Dinge verschwinden, ne, lösen sich auf. Und dann kommen eigentlich diese zwei Punkte in dieser bestimmten Lehrrede an den Erwägungopali, ne, wo der Buddha sagt, das nächste ist Upasama. Weil wenn ich mich abkehre von den Dingen, die Dinge verblassen, die Dinge sich auflösen, dann kehrt Stille ein, kehrt Frieden ein, kehrt Ruhe ein. Und dieses Wort Upasama heißt eigentlich Ruhe oder Stillung. Stillung oder Stille, Ruhe. Oder man könnte sagen Frieden, weil der Geist sich eben nach innen wendet. Die bunte Welt der Vielfalt verblasst zugunsten dieser inneren Ruhe, Stille, dieses inneren Friedens. Und dann entsteht auch Sambodhi. Sambodhi ist rechtes Wissen, Erkennen. Bodhi, ja, Bodhi ist ähnlich wie Buddha. Bodhi-Baum, der Baum des Erwachens oder der Baum der Erleuchtung oder des Erkennens, des Wissens. Also wenn diese Stille, diese Ruhe, dieser innere Frieden einkehrt, dann führt es auch zu richtigem Erkennen, richtigem Wissen. Und dann schließlich Nibbana, das Erlöschen der Dinge oder der Bedingungen. Und so können wir eigentlich unsere Praxis daran messen, wie involviert bin ich, wie verstrickt, wie leicht lasse ich mich verstricken oder umstricken. Oder kann ich einfach mich aus diesen Sachen rausziehen? Ich hatte die Gelegenheit, war sehr schön, weil ich in Singapur war. Ich habe, ja, von ihr kennt ihn wahrscheinlich nicht, aber der ehrwürdige Tanisaro ist eigentlich unser englischsprachiger Vinaya-Meister. Der hat damals mit Ajahn Brahmawangso zusammen das Vinaya sozusagen ins Englische übersetzt für die Praxis, Tradition. Und man macht sich natürlich von so einem großen Mönch dann immer ein Bild, wenn man ihn noch nicht kennt. Und ich hatte natürlich so mein Bild, Amerikaner, ne? Und viel geschrieben, viel Bücher übersetzt, ganz viel Übersetzungen gemacht, auch von Kubatjans. Er selber war ein direkter Schüler von einem sehr großen Meister. Aber ich hatte ihn halt noch nie getroffen. Da war ich in Singapur und dann sagte Wei Ming, bei denen ich da zum Teil gewohnt habe, die mich da eingeladen haben, dieses Retreat zu geben. Der Evolucanissaro ist in Singapur und sollen wir den nicht einladen? Wir könnten den abholen, aber irgendwie so ein bisschen hin und her. Auf jeden Fall haben sie den so für eine Stunde dann nur auf dem Weg zum Flughafen zu diesem Retreat-Zentrum bringen können. Da hatte ich die Gelegenheit, ihm Respekt zu erweisen, ein bisschen zu plaudern über Dhamma. Und eine sehr schöne Sache, die er sagte, die mich eigentlich sehr berührt hat, war auf eine Frage einer Frau bezüglich Praxis. Er sagte, wir müssen lernen, uns aus jedem Gedankengang herauszunehmen. Also ich muss es schaffen, wenn ich will, mich aus Gedanken rauszuziehen. Ich muss meinen Geist aus diesen Gedankengängen herausziehen können. Und ich meine, er hat es nicht gesagt, aber ne, so, zu stillen, zur Ruhe zu bringen. Oder ich muss zumindest erkennen, dass der Geist nicht diese Gedanken sind. Und das fand ich sehr praktisch, sehr ja, fast irgendwo auch dramatisch, weil es irgendwo auf den Punkt gebracht hat. Ich muss es schaffen, jederzeit zu sagen, interessiert mich nicht, habe nichts mit zu tun, sind nicht meine Gedanken, Käse, brauche ich nicht, will ich nicht, muss ich nicht. Ja, und so können wir halt sehen, lasse ich mich verstricken, lasse ich mich verwickeln, lasse ich mich involvieren in diesen Dingen und hallen diese Dinge nach, oder kann ich relativ schnell zu dem Punkt kommen, wo der Geist sieht, was da wirklich passiert und wo dann diese Abkehr stattfindet, nämlich dieses Nibbida, dieses sich abkehren, dieses sich nach innen kehren, wodurch dann diese Dinge verblassen, die verlieren ihren Glanz. Die sind nicht mehr so wichtig, diese Gedanken oder Emotionen, Gefühle, was auch immer, weil ich eben in der Lage bin, den Geist da rauszuziehen. Und dann lösen sie sich auf. Wir merken, es sind Bedingungen. Die kommen aufgrund von Bedingungen, die halten für eine gewisse Zeit, aber lösen sich auf, die müssen sich auflösen, die kommen zu einem Ende. Die wollen zu einem Ende kommen, weil es halt Bedingungen sind. Und das führt dann zu dieser Ruhe, dieser Stille, diesem Frieden, was dann wieder zur Einsicht führt, nämlich zu diesem Wissen, Sambodhi. Und letztendlich zum Nibbana. Und so fand ich eigentlich diesen Maßstab, den der Buddha damals dem ehrwürdigen Upali gegeben hat. Er hat ihn, glaube ich, auch irgendeiner Nonne gegeben. Ich glaube, das gibt es zweimal in Sutten, mehr oder weniger gleiche Ratschlag auch an eine Bhikkhuni, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist eigentlich eine sehr praktischer Ratschlag, weil man einfach, ja, weil er einmal eine gewisse, wie sagt man, Gradualität, also eine gewisse Abstufung drin ist, von Nibbida bis hin zu Nibbana, und weil man eben jedes für sich betrachten kann, um zu sehen, ja, wie ist die Tendenz meines Geistes unter bestimmten Bedingungen. Natürlich dadurch, dass wir ja, wir müssen ja handeln. Wir sind ja mehr oder weniger dazu bestimmt, auch zu handeln in der Welt mit den Menschen um uns herum. Wir müssen Dinge verrichten. Aber genau da liegt eben dieses Geschick, diese Handlungen, diese Muster, diese Aufgaben, die wir verrichten, zu minimieren. Oder wenn wir sie nicht besonders reduzieren können, zumindest zu schauen, dass wir sie dazu benutzen, um unseren Geist zu schärfen, um unsere Praxis voranzutreiben, indem wir eben nicht in irgendeinen Trott, nicht in diese Faulheit, nicht in diese Stumpfheit verfallen, wo wir einfach nur uns sozusagen im Gewohnten treiben lassen. Und so diese Möglichkeit besteht natürlich nicht nur unter idealen Bedingungen, sondern auch unter nicht idealen Bedingungen, denen wir ja nun mal, ob wir wollen oder nicht, von Zeit zu Zeit ausgesetzt sind, können wir auch diese nicht idealen Bedingungen dazu zu benutzen, uns zu trainieren, eben hinzuschauen, wie wir mit den Dingen umgehen, wie unsere Einstellung zu diesen Dingen ist, wie unsere geistige Ausrichtung zu den Dingen ist. Und jetzt, wenn wir auf diese Pilgerreise waren, ich habe sie mal wieder auch in Retrospekt, und ich glaube, ich schon mal hier gesagt, gerne gemacht, die Leute zu fragen, ja, welche Orte waren denn die euch am meisten berührt haben? Und der Grund, ja, ist einfach, jeder ist anders. Jeder hat einen anderen Satz von Bedingungen und jeder wird individuell verschiedene Situationen, verschiedene Örtlichkeiten anders empfinden, stärker empfinden. Und es liegt an nichts anderem als an dem, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich der Tatsache, dass wir nicht zum ersten Mal da sind. Wenn ich eine bestimmte oder eine sehr starke Affinität mit dem Dhamma habe und insbesondere mit dem Dhammacakka Pavattana Sutta, nämlich mit der ersten Lehrrede des Buddhas, weil ich vielleicht sogar schon Shoma eingetretener bin, dann wird natürlich für mich so ein Ort wie Sarnath eine ganz andere Ausstrahlung haben, als für jemanden, der vielleicht im Dhamma noch nicht so tief verwurzelt ist. Für den werden die Lichter angehen, wenn der in Sarnath ankommt. Hier, da ist das Dhamma gelehrt worden. Wow! Je mehr ich das Dhamma verstanden habe, umso mehr wird so ein Ort auch eine Ausstrahlung auf mich haben. Während für viele mag es vielleicht so ein Ort wie der Geburtsort sein, weil es einfach an unser Herz ranreicht. Boah, hier ist der Erhabene geboren worden. Hier fing alles an. Das ist der Geburtsort. Oder für andere mag es Bodh Gaya sein, Ort der Erleuchtung. Und für andere wieder das Parinibbana. So für mich, so dieses Erlöschen, dieses Ablegen der Khandhas, wow, für mich eigentlich also der faszinierendste Ort irgendwo. Ich kann mich erinnern, weiß gar nicht, ob ich die Story mal hier erzählt habe. Hat auch ganz nett den Unterschied rausstellte. Genau, das war in Bad Kürn. Habe ich, glaube ich, mal erzählt, weiß nicht genau, ist auch egal. War in Bad Kürn, schon so ein Mädel hat einen Retreat gegeben, so ein Kloster auf so einer Insel an so einem Damm. Und morgens auf Binderbad hörten wir über die Lautsprecher, dass Lumpo Cha den Körper abgelegt hat, also unser Lehrer Chanchar. Und ich sah, wir saßen auf der Asana, ein neuseeländischer Mönch neben mir, und er fing plötzlich fürchterlich an zu weinen. Und also dem ging es richtig gehend schlecht. Also diese Nachricht, dass Ajahn Chah tot ist, hat ihn fix und fertig gemacht. Also der war richtig gehend aufgelöst. Ich habe daneben gesessen, diese Nachricht gehört, und das ging irgendwie nur so. Und dann saß ich da irgendwie mit so viel Piti und Zucker und Upasama und weiß nicht was alles. Und mein Geist wollte einfach nur nach innen. Und ich war einfach so froh und erfreut und beglückt über diese Nachricht, weil ich eben wusste, da ist niemand gestorben. Da war niemand mehr, der sterben konnte. Da war ein Arhat, der seine Khandhas abgelegt hat. Endlich, nach 10 Jahren bettlägerigen Khandhas. Also, ne, das war halt ganz anders. Ne? Er hat diese Sache ganz anders wahrgenommen, ganz andere Wahrnehmung gehabt. Ja, und deshalb, so die Sachen, die der Buddha so sagt, ich will da auch nicht zu viel jetzt vorausnehmen, weil es sind so ein paar Anekdoten, die ich dann gerne auch in Kathmandu oder am Anfang der Pilgerreise erzählen möchte. Aber das ist so der Grund, warum man auch so eine Pilgerreise macht, oder warum der Buddha gesagt hat, dass es heilsam ist, sich diese Stätten anzugucken, ist eben, weil an diesen Stätten, wenn man denn den Geist in die richtige Richtung lenkt, eben das Herz still wird, nach innen kehrt, weil man eben reflektiert und sieht und erkennt und spürt, was diese Signifikanz dieses Ortes ist und was da eigentlich passiert ist. Und darüber öffnet sich in einem vielleicht die eine oder andere Türe, die bis jetzt noch verschlossen war. Und ja, wir kriegen so einen Blick in das, was es eigentlich bedeutet. Sei es Parinibbana oder sei es, ja, die vier edlen Wahrheiten oder die Geburt eines Buddhas oder. Und das ist also ein bisschen auch der Rat, den ich, ja, einigen von euch fahren ja mit, geben will, ist zu schauen, wie kann ich diese Sachen wirklich benutzen. Dazu, um ja, in mir etwas zu bewegen. Oder um dem Geist zu erlauben, sich in die richtige Richtung zu entwickeln. Nämlich dieses Nipida. Ich weiß, habe ich heute noch, oder gestern habe ich das Metikon und Gantikon ein bisschen unterhalten. Dann kann mich erinnern, so einige Male, wo ich dann in Buddhgaya ankam und aus der Ferne diesen Mahabodhi-Tempel gesehen haben. Also die stärkste Emotion war so dieses Nibbida. Also es ist für mich so der, ja, weil es eben der erste Schritt auf dem Weg zum Nibbana ist. Und Buddhgaya war eben der Ort des Nibbanas. Also dieser Ort drückt für mich halt diese Abkehr von der Welt aus. Und dann eben über diese Abkehr, dieses Verblassen, dieses sich auflösen, dieser Frieden, diese Stille, diese Ruhe, dieses klare Erkennen und schließlich Nirvana. Und dieser Tempel ist halt ein Symbol dafür, was da stattgefunden hat oder was in uns allen stattfinden kann, wenn wir dem Geist erlauben, sich in die richtige Richtung zu recken. Zu strecken. Zu lehnen. Ja. Ich will auch gar nicht viel mehr sagen heute Abend. Ich glaube, das reicht. Aber ich kann gerne noch ein bisschen uns unterhalten über entweder irgendeinen Aspekt, wo ich drüber gesprochen habe, oder ich habe da ja selber noch ein paar Anregungen, Fragen, things to share. Für mich ist es schon schwierig, auf der einen Seite Sachen mit Leidenschaft gut zu machen und auf der anderen Seite diese Abkehr. Also ich denke mir gerade, wenn ich jetzt mit Leuten arbeite, ja, da muss ich ja auch irgendwo ganz da sein. Und dann diese Abkehr, also so ganz, es leuchtet mir zwar so vom Gefühl her sehr ein, aber noch nicht so ganz. Ja, es ist, ich meine, ist nichts Neues. Es, ich verstehe sehr wohl, was du meinst. Weil, wenn wir es ja auch noch nicht so direkt erfahren haben, ist es einmal noch, es ist immer noch eine Sache, die macht irgendwo Sinn, aber wir haben es ja noch nicht erfahren. Und von daher macht es die Sache schwierig. Und man kann sich ja auch nichts, oder man sollte sich auch nichts, ich sag mal, abkneifen. Sondern ist ja irgendwo ein Prozess, der ja, der seine eigene Dynamik hat, der seinem eigenen Zeitmuster abläuft. Wir können da nichts forcieren oder übers Knie brechen, wie man so schön sagt. Geht nicht. Ja. Aber worum es mir eigentlich so ein bisschen auch ging, ist so die Wichtigkeit zu sehen, wach zu bleiben. So dieses, also diese, uns nicht in den, in, nicht diese, uns, unsere Aufgaben nicht zur Gewohnheit werden zu lassen. Das war eigentlich so für so dieser andere Aspekt, woran wir messen können, ob unsere Praxis in die richtige Richtung geht, ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und das können wir auch benutzen als Maßstab. Aber ja, dafür fehlt uns unter Umständen am Anfang, fehlen uns erstmal die Möglichkeiten. Ja. Aber die ergeben sich mit der Zeit dadurch, dass wir eben wach bleiben. Ja, je mehr wir es schaffen, die Situation zu benutzen, um den Geist eigentlich, ja, wie will ich sagen, eher präsent zu halten. Das ist einfach mal einfach auszudrücken. Weil in der Präsenz beginnen wir mehr zu sehen. Wir beginnen zum Beispiel zu sehen, dass die Dinge eigentlich gar nicht so toll sind, wie sie scheinen. Weil der größte Teil dessen, was uns die Dinge so leuchten und schillern lässt, ist ja eigentlich unsere eigene Wunschvorstellung. Wir addieren ja eigentlich viel mehr zu jeder Situation, als wir eigentlich müssten. Und aber es ist ja auch so ein bisschen so das, woraus wir eigentlich in der Regel unsere meiste Freude ziehen, ist ja durch die Involviertheit. Ja, weil je mehr ich mich natürlich einlasse, umso größer ist der Kick. Ja. Und den brauchen wir ja. Oder die meisten von uns brauchen den. Aber in der Praxis geht es eigentlich in die andere Richtung, das wollte ich damit gesagt haben. Ja. So, der Kick kommt eigentlich durch diese Abkehr. Weil in dem Moment, in dem wir begreifen, was da eigentlich passiert, dass wir eigentlich uns von Bedingungen umspinnen lassen, die uns letztendlich sowieso ein Messer in den Rücken stecken, kommt dann halt dieses Gefühl der Ernüchterung. Und dann merken wir, hey, da ist Frieden liegt eigentlich hier bei mir, indem ich mich unabhängig mache von diesen Sachen. Weil je mehr ich mich natürlich verstricke, je mehr ich mich involviere, umso verwundbarer mache ich mich ja auch. Wird natürlich auch seinen Reiz hat. Ich meine, das ist ja das Spiel in der Welt. Das ist ja nicht, kann man nicht vom Tisch wischen. Ne? So dieses Hoch und Runter, das ist ja das, wo wir eigentlich, wo unser Leben eigentlich in der Regel ausmacht. Ne? Oder der Buddha hat gesagt, hey, guck mal genau hin. Ne? Schau mal und schau mal, wie verwundbar und wie abhängig du dich eigentlich machst. Und je mehr ich natürlich bei mir selbst diese Stille und diese Unabhängigkeit gefunden habe, letztendlich macht es uns ja auch viel stärker, um dann bestimmte Situationen zu meistern. Das ist ja auch eine Sache, die uns wieder Kraft gibt, dann eigentlich unsere Aufgaben auch besser zu bewältigen. Nur wir sind halt nicht so vereinnahmt. Und das ist halt so der Punkt. Also ich habe ja immer Nibbida mit Ernüchterung. Das klingt irgendwie auch ein bisschen nicht so negativ wie Abkehr. Ne? Gerade wie die Angelika sagte, so wenn man mit Menschen zu tun hat, dann klingt Abkehr so ein bisschen nach ja, den Rücken kehren, irgendwie kein Mitgefühl haben und gefühlskalt werden und so weiter. Aber in Wirklichkeit geht es darum, Ernüchterung heißt ja eben, dass man eben nicht mehr berauscht ist, dass man einfach nicht mehr da irgendwas hineininterpretiert, was gar nicht da ist. Aber ich glaube, dass das direkte Erleben von Nibbida, also jeder, der es in der Meditation gespürt hat, diese Gefühlsqualität, also die Qualität des Erlebens, was damit verbunden ist, und der wird sicherlich damit übereinstimmen, dass es ein ja, man einfach mal um die Gleichnisse aus dem Sutten. Ne? Der Buddha hat gesagt, wenn du ein Stück Bogensehne ans Feuer führst, ne? Was macht die Bogensehne? Oder eine Hühnerfeder. Wenn du die Hühnerfeder ins Feuer hältst, was macht die? Brennt und stinkt. Die brennt und stinkt nicht, die so, zieht sich zurück. Ne? Die shrivelt so richtig, wie so ein Stück Plastik, zieht sich zurück. Ne? Und dieses, das ist ein Gefühl, ist so fast so wie wenn du mit dem Aufzug fährst und hast halt manchmal so diesen, wo der Bauch so, weißt du, was ich meine? So dieses schwere Moment der Schwerelosigkeit, wo irgendwas was wegfällt. Ne? Das ist das Gefühl, das ist das, also so kenne ich das vom Gefühl her. Ne? Und ne, das ist wirklich so dieses. Es ist ja keine absichtliche Handlung. Ich kann nicht sagen, ich finde da jetzt nichts mehr dran. Oder ich kehre mich jetzt ab. Oder ich ernüchtere mich jetzt. Oder so. Sondern es ist ein Prozess. Ne? Da wird irgendwas erkannt, irgendwas gesehen, irgendwas erlebt, irgendwas empfunden oder irgendwelche Einsichten finden statt. Und dann ist das einfach die notwendige Konsequenz oder die natürliche Konsequenz des Geistes, dass er sich eben aus diesen Dingen rauszieht. Und deshalb ja auch so dieses Ja, so diese Gleichnisse halt. Kann man das auch so gestalten, dass es, dass die äußeren Dinge für den Moment, die Sekunden oder Minuten, Stunden, whatever, völlig an Bedeutung verlieren? Genau. Das ist ein komplettes, du siehst plötzlich, ist ja auch, wenn du, das ist wie wenn du deine Hand auf die Herdplatte legst, du ziehst sie weg, in dem Moment, das ist, ne? Und dann, ob du das machst du ja, oder das sich zurückziehen, ist ja eine Sache, die passiert, weil du irgendwas kapiert hast. Was du halt kapierst, ist immer, dass die Dinge Bedingungen sind. Die Wertung hört auf. Das, der Grund, warum oftmals im Englischen, ne, das oftmals so fast mit Aversion oder wieder, what are they translated in English? Disenchantment. Ja, es hat auf jeden Fall oftmals diese negative Qualität, als wenn es irgendwas was Schlimmes wäre. Aber das Schöne daran, das Befreiende daran, das Glückbringende daran, ist, dass in dem Moment jede Wertung aufhört. Da ist nichts mehr, was gut und schlecht ist. Das ist irgendwie, wenn gut und schlecht als eins gesehen wird. Du siehst, der Geist kehrt sich ab in den Dingen. Das kann dann wieder. Bitte? Das ist dann nicht unbedingt was Dauerhaftes. Nee, das ist manchmal nur ein paar Sekunden. Das ist einfach, manchmal ist das einfach nur so ein. Das führt ja auch in anderen Sequenzen, von denen der Buddha spricht, ist ja auch dann irgendwo Piti dazwischen geschalten. Also dieses Glück, diese Freude. Ne? Das ist jetzt eine Sequenz, ne? Diese Relehrin an Ehrwürdigen Upali. Oder manchmal fallen auch Upasama und Sambodhi weg und der Buddha geht von Nirodha direkt zu Nibbana. Ne? Viraga, Nirodha, Nibbana. Ne? Aber manchmal kommt dann auch noch Piti und Zucker dazwischen und dann wird es irgendwo klarer, dass diese Abkehr oder diese Sicht, wenn man es positiv ausdrückt, dieses nach innen, sich nach innen zurückziehen oder nach innen wenden, ja eigentlich mit einem unmittelbaren Glücksgefühl einhergeht. Und das ist eigentlich gar nichts, das ist nichts Negatives oder geschweige denn Aversion. Viele Leute, wenn die das noch nicht erlebt haben, dann ist es nie wieder. Das ist dann irgendwie so, die Welt da draußen. Das ist überhaupt nicht, damit überhaupt nichts zu tun. Geht, du bist total blissed out of your skull. Das ist ein total erhabenes, wunderbares, glückbringendes Gefühl. Weil es dann, du siehst ja in der Sequenz, es führt ja dann zu dieser Ruhe. Zu dieser Stille. Und ja, man hat sicherlich auch verschiedene Ebenen. Also, einen mag es durch die ein oder anderen Sachen bedingt sein, weiß ich nicht. Weißt du, die Möglichkeiten werden einfach mit der Zeit mehr und mehr und mehr. Einfach mehrere Situationen dazu zu benutzen, zu diesem gleichen Punkt zu kommen. Also je mehr das hängt ja alles irgendwo zusammen. Je mehr du natürlich die Essenz begreifst, umso mehr kommst du auch wieder bei dieser Essenz an, wenn du verschiedene Situationen oder Bedingungen kontemplierst. Also du kannst über Metta zu diesem Nibbida kommen oder über Nibbida zu Metta. oder es ist einfach, es steckt ja überall das Gleiche drin. Nämlich die Tatsache, dass zu Hause besser ist. Ankommen. Aber jetzt müssen wir halt erstmal auf Reisen. Wir reisen ja nur, um anzukommen. Sammasambuddho Bhagavan. Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādin. Svākato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāṃ. Patipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namah.